Ja, danke für die Einleitung. Ich soll ein paar Worte zu mir sagen. Das mache ich gerne, bevor ich einen Vortrag beginne. Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler und Diplom-Pädagoge. Und in dem Bereich arbeite ich auch. Da sind wir schon beim Arbeitsbegriff. Und darüber hinaus schreibe ich manchmal. Ich habe mit Matthias Künzel, der gerade erwähnt wurde, und anderen 1997 das Buch verfasst, Goldhagen und die Deutsche Linke. Auf Goldhagen gehe ich gleich auch ein wenig ein. Danach habe ich meine Doktorarbeit veröffentlicht im Saira Verlag. Die heißt Der ganze Südosten ist unser Hinterland. Deutsche Südosteuropa-Pläne von 1840 bis 1945. Und das, was ich euch heute Abend vortrage, ist ein Ausschnitt aus einem Manuskript, das auch als Buch beim Saira Verlag herauskommen soll. Im Augenblick ist die Hoffnung da, dass das im Frühjahr nächsten Jahres, also im März, April 2019 erscheint. Darüber hinaus habe ich früher öfters für die Jungle World geschrieben und aktuell schreibe ich öfters für die noch nicht so sehr bekannte Zeitschrift Sans Phrase. Das ist eine Halbjahreszeitschrift, die in Wien herauskommt, auch vom Saira Verlag, eine Zeitschrift für Ideologiekritik. So, jetzt zu dem Vortrag Deutscher Arbeitswahn und Judenhass. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Sitzfleisch und Geduld mitgebracht, weil das Thema ist nicht so kurz zu erledigen, weil ich den Bogen spanne nicht nur von der Reformation, sondern ich fange noch ein wenig davor an. Also über mehrere Jahrhunderte geht quasi die Entwicklung des deutschen Arbeitswahns und des deutschen Judenhasses. Deswegen wird es ein bisschen länger dauern. Also ich hoffe, ich bin so in 75 Minuten ungefähr durch. Vielleicht dauert es noch ein paar Minuten länger, aber ich hoffe nicht viel. Ich gucke auch zwischendurch mal auf die Uhr und wenn es zu ermüdend wird, dann kürze ich auch ab, damit wir nachher noch Zeit haben für eine Diskussion, auf die ich dann sehr gespannt bin. Okay, jetzt beginne ich. Warum stand die Parole Arbeit macht frei auf den Eingangstoren der Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und Flossenbürg? Gibt es einen spezifisch deutschen Antisemitismus und ein spezifisch deutsches Arbeitsverständnis? Woher kommt die nationalsozialistische Ideologie vom raffenden und vom schaffenden Kapital? Warum wurden Juden vor ihrer Ermordung im Nationalsozialismus oftmals zu sinnlosen Arbeiten gezwungen? Aus welchen Motiven initiierten die Deutschen ihr Programm der Vernichtung durch Arbeit? Und warum begehen die Deutschen den Tag der Arbeit am 1. Mai als Feiertag und nicht den 8. Mai als arbeitsfreien Gedenktag an die Befreiung vom Nationalsozialismus? Und zu schlechter Letzt, was hat dies alles mit dem größten Propheten der Deutschen, der dem deutschen Volk aufs Maul geschaut hat, dem Reformator Martin Luther zu tun? All diesen Fragen soll hier nachgegangen werden. Für den eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen und das von ihnen zu verantwortende, präzedenzlose und größte Menschheitsverbrechen der Geschichte, die Shoah, kann es keine letztgültige Erklärung geben. Jede rationale Erklärung misslingt. Doch es ist möglich und erforderlich, nach Spuren zu suchen, nach den Motiven der deutschen Täterinnen und Täter und den gesellschaftlichen Entwicklungen und Ideologemen, die diese Motive und den Judenhass hervorbrachten. Ein Spurensucher, der voranging, ist Daniel Jona Goldhagen. Er hat in seiner bahnbrechenden Studie Hitlers willige Vollstrecker ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust 1996 als erster darauf hingewiesen, dass die Erniedrigung und Tötung von Juden durch Zwangsarbeit Deutschen emotionale Befriedigung bereitete. Goldhagen bemerkte auch als erster, dass der ideologische und psychische Drang, Juden durch körperliche Arbeit zu erniedrigen, so stark war, dass deutsche Juden oft zu sinnlosen Arbeiten zwangen. Und Goldhagen legte in seinem Buch auch eine Fährte zu Martin Luther. Auch Eugen Kogon berichtete über das Konzentrationslager Buchenwald, dass sich dort Kommandoführer spaßeshalber immer wieder Abwechslung verschufen,

um das Jahr 1815 erlassen wurde, haben wir heutzutage in Deutschland immer noch keine wirkliche Gewerbefreiheit. Wir müssen nur daran denken, dass wir immer noch die Handwerkskammern haben, die Industrie- und Handwerkskammern. Das ist eine Organisation, wo alle Handwerksbetriebe zwangsweise Mitglied werden müssen. Und es gibt immer noch den Meisterbrief. Das heißt, man kann in vielen Handwerksberufen immer noch nicht tätig sein, ohne erst die Laufbahn von Lehrling und Geselle durchzumachen und dann einen Meisterbrief zu bekommen. All das geht zurück auf die Gründung der Zünfte. Die erste Zunft wurde gegründet im Jahr 1099 in Worms. Es war die Zunft der Fischhändler. Kurz danach wurden Zünfte in Köln und in Mainz gegründet und die breiteten sich dann immer aus. Und das Spezifische an diesen Zünften war nicht nur ihre Arbeitsorganisation, dass sie dann quasi ein Monopol darauf hatten, in bestimmten Handwerksbetrieben zu bestimmen, wie sich das Ganze vollziehen sollte und wie sich auch der Handel mit den Produkten der Handwerksbetriebe vollziehen sollte, sondern diese Zünfte waren von vornherein als christliche Bruderschaften organisiert. Das heißt, Nicht-Christen und in diesem Fall also vor allen Dingen Juden durften niemals Mitglieder einer Zunft werden. Und das führte dazu, dass Juden eben auch die Berufe, die von den Zünften kontrolliert wurden, das heißt alle Handwerksberufe und auch viele Kaufmannsberufe, weil neben den Zünften bildeten sich auch die Gilden, die eine ähnliche Organisation hatten, also dass Juden quasi aus vielen Arbeitsbereichen herausgedrängt wurden und so immer mehr dazu gezwungen wurden, den einzigen Bereich, der noch überblieb, zu übernehmen, nämlich den Geldverleih, den Handel mit Geld. Das wurde noch verstärkt durch die Konzile von 1179 und 1215. Im vierten Laterankonzil von 1215 wurde endgültig allen Christen verboten, Zinsen zu nehmen und nur Juden war es damit gestattet, Geld zu verleihen. Und so kam es auch schon zu diesem Zeitpunkt dazu, dass der Wucher, ein anderer Begriff für das Geldnehmen für Zinsen, dass der Wucher ein Stereotyp wurde, was vor allen Dingen mit Juden verbunden wurde. Ein letzter großer geschichtlicher Einschnitt vor der Reformation war das Jahr 1348, 1349. Entschuldigung? Ja? Kann ich ein bisschen leiser sprechen oder kann ich technisch besonders nicht? Ja, natürlich. Ich rede meistens ohne Mikrofon. Ich kann das Mikrofon ja ein bisschen weiter weg. Ist so besser? Also war gut, wenn ihr euch zwischendurch meldet, wenn es zu laut oder zu leise ist. Okay. Also das Jahr 1348, das ist das Jahr der großen Pestwelle in Europa. Diese Pest hat einen sehr großen Teil der europäischen Bevölkerung dahingerafft. Und da die Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr weit vorangetrieben war, haben sich die Menschen Erklärungsversuche geschaffen, warum so viele Menschen an der Pest gestorben sind. Und zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 1348-49, kam die Legende von der Brunnenvergiftung auf. Vorher hatten wir auch schon einige Stereotypen, die vor allem christlich konnotiert waren, wie zum Beispiel den Vorwurf an Juden, dass sie Jesus Christus, den christlichen Messias, getötet haben, dass sie die Hostien schänden und dass sie christliche Kinder töten, um deren Blut zu trinken. Das waren alles Stereotypen, die schon da waren. Und nun kam eben durch die Pestwelle noch die Legende auf, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und dadurch sei eben diese Pest ausgelöst worden. Wenn man aber, was ich jetzt gemacht habe in meiner Forschung für das Manuskript, mal hinter die Kulissen schaut, dann merkt man auch schon zu dieser Zeit, dass es nicht die einzige Begründung war, sondern nicht der einzige Grund, warum Juden getötet wurden oder durch Pogrome und vertrieben wurden in dieser Zeit, sondern das Ganze war auch damals schon wirtschaftlich begründet. Viele der aufkommenden Städte hatten sich zu diesem Zeitpunkt verschuldet und hatten nun die Möglichkeit, durch die Ermordung und Vertreibung von Juden sich von einem Tag auf den anderen zu entschulden. Das heißt, alle Schulden, die bei Juden gemacht wurden, konnte man streichen durch die Tötung der Juden. Das lässt sich in den Schriften aus dieser Zeit auch so nachweisen, dass das viele Städte und viele Patrizier in dieser Zeit gemacht haben. Die wenigen überlebenden Juden in den deutschen Gebieten sind vor allen Dingen dann nach Osteuropa geflohen und sie bildeten den Nukleus, das heißt den Gründungskern des osteuropäischen Judentums in Polen und in der späteren Sowjetunion oder in Russland, die dann vor allen Dingen der Shoah ausgelöscht worden sind. So viel zu der Vorgeschichte der Reformation. Und nun zu Luther. Zu Feiern der Reformation wird der Bibelübersetzer Luther immer wieder für seine maßgebliche Rolle bei der Formulierung der deutschen Sprache gefeiert. Zuweilen wird auch verschämt an den Judenhass des Wittenberger Predigers erinnert und an seinen Hass gegenüber Hexen. Gänzlich vergessen wird jedoch zumeist sein entscheidender Einfluss bei der Prägung des deutschen Arbeitsverständnisses, ja des deutschen Arbeitswahns, die ohne seinen Judenhass nicht zu denken sind. Den Ausgangspunkt des christlichen Arbeitsethos bildet die Geschichte von der Vertreibung Adam und Evas aus dem Paradies, als beide vom Baum der Erkenntnis den Apfel genommen haben und da reingebissen haben, sagt ihnen die göttliche Stimme, dass der Mann, also Adam, nun im Schweiße seines Angesichtes sein Brot und sein Lohn zu erarbeiten habe, während Eva von nun an unter Schmerzen Kinder gebären soll. Das heißt, Arbeit wird in dieser frühchristlichen Geschichte zu einer Strafe Gottes erklärt. Und das war das ursprüngliche Verständnis von Arbeit. Arbeit ist eine Strafe, eine Folter, eine Pein. Wenn wir das in den mittelhochdeutschen Wörterbüchern nachprüfen, dann finden wir genau diese Konnotation wie Sklavenarbeit, wie Folter, wie Pein. Also alles negative Konnotationen für den Begriff der Arbeit. Auch die Philosophen des Altertums lehrten die Verachtung der Arbeit. Diese sei eine Herabwürdigung des freien Mannes. Die Dichter besangen die Faulheit als Geschenk der Götter. Bis ins hohe Mittelalter wurde körperliche Arbeit als Geschenk wurde körperliches Arbeit als notwendiges Übel oder als Voraussetzung eines gottgefälligen Lebens ohne Eigenwert betrachtet. Schwerstarbeit galt umgangssprachlich als Heidenarbeit. Heidenarbeit, das heißt Arbeit, die von Christen nicht zu verrichten sei. Luther definierte dann Arbeit in seiner Bibelübersetzung Arbeit im Gegensatz zu bis dahin verbreiteten Auffassung nicht mehr als Last und Knechtschaft, sondern als Beruf, abgeleitet vom Begriff der Berufung. Das heißt, als göttliche Aufgabe und Pflichterfüllung an der Gemeinschaft, an den Platz, der den Menschen angeblich von Gott vorbestimmt sei. Der biblische Fluch nach der Vertreibung aus dem Paradies im Schweiße seines Angesichtes arbeiten zu müssen, wurde so von Luther umgedeutet zur Erwählung, zur Lebensaufgabe und zur Mission der Deutschen. Pflicht zur Arbeit, Treue und Fleiß und Ergebung im Gehorsam in die vorgefundenen Arbeitsbedingungen sind die Grundelemente des von Luther geprägten Arbeitsethos. Nicht durch seine Werke, das heißt seine Produkte bzw. die Ergebnisse seiner Arbeit, so ist das zum Beispiel bei den Calvinisten, also nicht durch die Produkte seiner Arbeit, sondern durch die Erfüllung der Aufgaben, zu denen der Mensch berufen oder verpflichtet sei, treu und gern ergeben, ruft Luther auf. Max Weber wies in seinem Buch »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« darauf hin, dass der Begriff Beruf im Sinne von Lebensstellung, umgrenztes Arbeitsgebiet und Arbeitsaufgabe weder im klassischen Altertum noch in katholischen Gebieten bekannt war. Während er in allen vorwiegend protestantischen Regionen gebräuchlich wurde, das Wort Beruf in seinem rein weltlichen Sinn stamme, so Max Weber, aus den Bibelübersetzungen, und zwar aus dem Geist des Übersetzers Luthers und nicht aus dem Original. Das Wort Beruf findet sich zuerst in der lutherischen Bibelübersetzung an der Stelle des Jesus Sirach im Alten Testament 11, 20 und 21. Dort übersetzt Luther: Beharre in deinem Beruf, beziehungsweise bleibe in deinem Beruf, statt bleibe bei deiner Arbeit. Neben dem alttestamentarischen Buch Jesus Sirach orientierte Luther sich bei der Entwicklung seiner Berufs- bzw. Arbeitsethik stark am ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Auf Paulus komme ich gleich nochmal zu sprechen, wenn ich auf die Bettler und die Obdachlosen und die sogenannten Arbeitsschweine zu sprechen komme. Aber jetzt zu Luthers Judenhass. Neben dem Berufsbegriff prägte Luther die bis heute virulente Auffassung von der ehrlichen deutschen Arbeit und der unehrlichen betrügerischen Arbeit der Juden. In seiner Schrift Wider die Juden und ihre Lügen von 1543 stellte er einen Juden auf eine Stufe mit Teufeln und predigte: Jawohl, sie halten uns Christen in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten im nassen Schweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen sie dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher. Und so weiter und so weiter. Diese Litanei, das führt ja noch über mehrere Seiten weiter. Aber nach dieser Litanei, wo er also darstellt, dass die Juden es sich bequem machen und hinter dem Ofen sitzen und Birnen essen und von den Arbeiten gut der Christen leben, kommt Luther zu einem Maßnahmenkatalog. Das heißt, er fordert, wie mit Juden umgegangen werden soll, die so auf Kosten der Christen leben. Das zitiere ich jetzt etwas länger. Also zum Forderungskatalog. Moses schreibt zu Luther in Deuteronomium 13, dass wo eine Stadt Abgötterei triebe, soll man sie mit Feuer ganz verstören und nichts davon behalten. Und wenn er, also Moses, jetzt lebte, so würde er der Erste sein, der Juden Schulen und Häuser ansteckt. Und nicht Not ist, dass sie zu solcher Abgötterei eigene freie Kirchen, das heißt Synagogen, haben sollten. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Denn sie treiben eben dasselbe darinnen, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner, auf dass sie wissen, sie seien nicht Herr in unserem Land, wie sie rühmen. Hier fasste Luther bereits die beiden Hauptopfergruppen des Nationalsozialismus, Juden und Sinti und Roma, zu zentralen deutschen Angriffsobjekten zusammen. Er fuhr in seinem antijüdischen Aktionsplan fort. Zitat wieder: Zum Dritten, dass man ihnen nehmen all ihre Betbüchlein und Talmudisten, darin solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Zum Vierten, dass man ihnen ihren Rabbinern bei Leid und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum Fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen. Zum Sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und nehmen ihnen alle Barschaft und Kleinod in Silber und Gold. Alles, was sie haben, wie oben gesagt, haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst keine andere Nahrung haben. Zum Siebten, und jetzt kommt Luther zum Thema Arbeit, besser oder schlechter gesagt zum Thema Zwangsarbeit für Juden, zum Siebten, dass man den jungen Juden und Jüdinnen in die Hand gebe Flegel, Axt, Kast, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen in Schweiße der Nasen. Denn es taugt nicht, dass sie uns verfluchten Goyim wollen lassen in Schweiß unseres Angesichtes arbeiten, und sie, die heiligen Leute, wollen es hinter dem Ofen mit faulen Tagen, Feisten und Trompen verzehren. Nun kommt Luther aber auch noch dazu, dass er zwar vorschlägt, dass man alle Juden oder vor allem die jungen Juden mit Zwangsarbeit bestrafen soll, aber er kommt zwar dann zu dem Schluss, dass auch das nichts hilft, dass das nicht zu einer Einsicht bei den Juden führt, dass sie dann ehrlich arbeiten würden. Das würde das, das hätte er nicht für aussichtsreich. Deswegen sagt er dann zum Schluss: Besorgen wir uns aber, dass sie uns möchten an Leib, Weib, Kind, Gesinde, Vieh und so weiter Schaden tun, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, dass solche edle Herren der Welt und giftige Würmer keine Arbeit gewöhnt oder gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Gojem. So lasst uns mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilt, sie aber zum Land ausgetrieben. Darum immer weg mit ihnen. Zitat Ende. Zusammengefasst, Luther rief dazu auf, die Synagogen, Schulen und Häuser der Juden in Brand zu stecken, die jüdische Bevölkerung gemeinsam mit Sinti und Roma in Ställe zu internieren, sie zu demütigen Zwangsarbeiten zu verpflichten und ihnen am Ende ihr Geld zu nehmen und sie für immer aus allen deutschen Gebieten zu vertreiben. Das Niederbrennen von Synagogen sowie die Vertreibung und Ermordung von Juden waren bereits vor Luther häufige Verbrechen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, wie ich bereits erwähnt hatte. Mit Luther erhielten diese Verbrechen jedoch ihren ideologischen Unterbau und mit seinem immer weg mit ihnen zielte er keineswegs nur auf die Vertreibung der Juden, sondern kalkulierte auch ihre Ermordung ein. Denn seine Forderung, die Juden wie die Zigeuner zu behandeln, die seit 1498 im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation vogelfrei waren, diese Forderung also implizierte, dass sie von jedermann straffrei getötet werden konnten. So viel zu Luthers Judenhass, auf den ich zum Schluss, wenn ich auf den Nationalsozialismus eingehe, noch einmal zurückkomme. Jetzt aber zur weiteren Entwicklung und Internalisierung. Also wie kam dieses Arbeitsverständnis, was hier gepredigt wurde, in die Köpfe der Deutschen? Wie wurde das vermittelt? Wie wurde das eingeprügelt? Dazu ist als erster Schritt, und das geht auch auf die Reformation zurück, auf die nun neue und schärfere Umgehensweise mit allen Menschen, die nicht arbeiteten, die gebettelt haben, die obdachlos auf der Straße waren, die herumzogen, kriminalisiert wurden und verfolgt wurden. Auch dazu hat Luther aufgerufen, und zwar bereits in einer seiner frühen Schriften, in seiner Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation. Da merkt ihr also auch, dass Luther sich da schon so etwas wie an einer deutschen Nation orientiert hat, mit dieser Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation. Und in dieser Schrift machte er sich also auch Gedanken, wie nun mit Bettlern und Müßiggängern, Obdachlosen umgegangen werden soll. Er schrieb, wieder Zitat: Es geschieht meines Erachtens auf keinen Handel so viel Büberei und Trügerei wie auf dem Bettel, die alle leichtlich wären zu vertreiben. Auch geschieht es dem gemeinen Volk wehe durch so freies, allgemeines Betteln. Wer arm sein will, sollte nicht reich sein. Will er aber reich sein, so greife er mit der Hand an den Pflug und suche es sich selber aus der Erde. Es ist genug, dass geziemendlich die Armen versorgt sind, dabei sie nicht Hunger sterben noch erfrieren. Es fügt sich nicht, dass einer auf des anderen Arbeit müßig geht, reich sei und wohl lebe, war eines anderen übel leben, wie jetzt der verkehrte Missbrauch geht. Denn St. Paul, also Paulus, sagt, Zitat von Luther: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wenn wir das zuspitzen, müssen wir sagen, dass diese Parole, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, die sich in den Briefen von Paulus findet, das Leitprogramm der Euthanasie der Nazis ab 1938, 1939 wurde, wo, wie ihr wisst, alle Menschen, die als behindert, psychisch krank galten, die man als nicht arbeitsfähig angesehen hat, die dem deutschen Volk, so wurde gesagt, auf der Tasche liegen, weil sie nicht arbeiten, dann ermordet hat. Diese Parole, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, gibt dafür den Leitspruch. In dieser Zeit wurden also die ersten Bettelordnungen erlassen, was zum Beispiel dazu führte, dass alle auswärtigen Bettler außer Landes gewiesen wurden. Das heißt, das, was wir heute noch haben im deutschen Sozialrecht, dass jede Kommune zuständig ist für ihre Sozialhilfeempfänger auch, und dort auch dann immer noch zuständig ist, wenn sie dort gemeldet waren und obwohl sie dann woanders hingezogen sind. Also dieser Kern des deutschen Sozialwesens geht also auf diese ersten Bettlerordnungen aus der Zeit der Reformation zurück. Bevor ich dann zu dem nächsten Schritt der Institutionen komme, nämlich den Arbeits- und Zuchthäusern, noch eine kurze Geschichte über Luther. Luther hat im Jahr 1528 ein Buch wieder herausgegeben, das, so wenn ich das in Erinnerung habe, um das Jahr 1515 das erste Mal erschienen war. Dieses Buch hat den lateinischen Titel Liber Vagatorum, das heißt auf Deutsch das Buch der Umherziehenden, das Buch der Vagabunden. In diesem Buch wird vor herumziehenden Betrügern gewarnt und deren Methoden werden dort dann in diesem Buch beschrieben, damit die deutsche Bevölkerung sich vor diesen betrügerischen Bettlern und Nomaden, Vagabunden wappnen kann. Und für dieses Buch, was Luther also im Jahr 1528 wieder herausgab, schrieb er ein Vorwort. Ich will daraus nur kurz zitieren. Er schrieb: Ich habe es für gut gehalten, dass dieses Büchlein nicht nur verfügbar bleibe, sondern fast überall auch allgemein bekannt würde, damit man doch sehe und begreife, wie so gewaltig der Teufel in der Welt regiert. Also der Teufel regiert in Gestalt von Betrügern, von herumziehenden Betrügern. Es könnte, so weiter Luther, dazu verhelfen, dass man so klug würde, um sich ein für alle Mal vorzusehen. Dieses Buch jedoch ist freilich in jener von den Juden überkommenen rotwelschen Sprache geschrieben, denn viele hebräische Worte sind benutzt. Zitat Ende. Wenn wir heute uns die Mühe machen und mal nachforschen, was dieser Begriff Rotwelsch bedeutet und dann in Fremdwörterbücher oder Lexika schauen, dann finden wir unter Rotwelsch die Erklärung, dass da eine Gaunersprache, die gemischt ist aus Wörtern der Juden, der Sinti und Roma und deutschen Begriffen. Ich sage euch nur ein paar Begriffe: Schlamassel, Foppen, Gauner. Ich komme dann nochmal zu anderen Begriffen, wenn ich euch darauf hinweise, dass das, was Luther gemacht hat mit dem Buch von 1528, noch bis in unsere Kindheit, also von den Älteren hier im deutschen Fernsehen, weiterverfolgt wurde. Im deutschen Fernsehen gab es nämlich nicht nur die Sendung Aktenzeichen XY, die wir heute immer noch sehen, wo also Verbrecher gejagt werden und wo Verbrechen also dargestellt werden, sondern es gab auch die Sendungen Vorsicht Falle und Nepper Schlepper Bauernfänger. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Da wurde genau dasselbe gemacht, was Luther in diesem Buch machte. Nämlich, es wurde davor gewarnt, es wurden Methoden gezeigt, wie Menschen, die an der Haustür klingeln, Menschen über das Ohr hauen, wie sie betrügen und so weiter. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Und diese drei Begriffe sind eben auch in Wörterbüchern zu finden, die sich rotwelsche Wörterbücher nennen. Und die dann auch ganz oft mit Sinti und Roma und Juden in Verbindung gebracht werden. Und so setzte sich dieses Stereotyp, dass Juden und Sinti und Roma Betrüger sind, auch durch dieses Buch von Luther, Liber Vagatorum, was er wieder herausgegeben hat, weiter in den deutschen Köpfen fest. Jetzt komme ich zu der Zeit nach Luther. Und zwar zur Gründung, zur Begründung der Institutionen, in denen dann all denjenigen, die nicht arbeiten wollten oder bisher nicht arbeiten gelernt hatten, das mit Disziplin und Zucht, zu dem Begriff der Zucht komme ich vielleicht auch nochmal, beigebracht werden sollte. Und das waren die sogenannten Arbeits- und Zuchthäuser. Zur Disziplinierung und Arbeitserziehung der Bettler und Vagabunden entstanden infolge der Reformation zunächst in den Niederlanden, England, Italien und in den nördlichen Gebieten des späteren Deutschen Reiches, also in den Gebieten, wo wir uns jetzt befinden, also Hamburg, Kiel und so weiter, Lübeck, also in diesen Gebieten zuerst entstanden die ersten Arbeits- und Zuchthäuser. Das erste Arbeitshaus öffnete im Jahr 1555 im ehemaligen Palast des britischen Königs in Brightwell bei London. Aber dieses britische Arbeitshaus, das hat sich dann in Großbritannien zu diesem Zeitpunkt noch nicht als ein Modell ergeben und auch noch nicht da so ausgebreitet, sondern zum Modell dieser Institution wurde das Tuchthuis in Amsterdam. Die Niederländer waren zu diesem Zeitpunkt noch Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und die Niederlande war sehr schnell von der Reformation erfasst worden und die Stadt Amsterdam war damals eigentlich die prosperierendste europäische Handelsstadt. Also das, man nannte Amsterdam damals auch das Warenhaus der Welt und diese prosperierende Handelsstadt war auf ein großes Potenzial, Reservoir an Arbeitskräften angewiesen. Deswegen ist es kein Zufall, dass das erste Arbeits- und Zuchthaus, was zum Modell wurde, in Amsterdam entstand. Das war im Jahr 1595. Im folgenden Jahr wurde das Tuchthuis, auf Deutsch Zuchthaus, in Amsterdam mit einem Spinnenhaus für Frauen erweitert. Es folgten Zuchthäuser in Leiden, 1598, Leeuwarden, auch 1598, Groningen und 1601. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, dass ich hier so immer changiere und immer hin und her springe zwischen den Begriffen Arbeitshaus und Zuchthaus. Aber das ist kein Zufall und das ist auch so gewollt, weil wenn man sich in die Literatur geht und dieser Geschichte nachgeht, dann findet man, dass dieser Begriff eigentlich dasselbe Bestand hat oder dass es nicht klar definiert ist, was ist jetzt ein Arbeits- und was ist ein Zuchthaus, sondern dass sich immer wieder dasselbe in einem Arbeitshaus und in einem Zuchthaus vollzogen hat. Und ein Zuchthaus ist übrigens ein neuerer Begriff als der Begriff Gefängnis. Luther hat in seinen Schriften noch von Gefängnissen gesprochen. Der Begriff des Zuchthauses wurde also jetzt in dieser Zeit mit dem Tuchthuis in Amsterdam neu in die Sprache eingebracht. Das Zuchthaus in Amsterdam wurde in ganz Europa studiert und nachgeahmt, und insbesondere in den deutschsprachigen protestantischen Gebieten. Die Bezeichnung Zuchthaus verweist auf den mit der Reformation einsetzenden neuen Gebrauch des Begriffes Zucht. Denkt mal kurz darüber nach, was ihr alles mit dem Begriff der Zucht verbindet. Da fällt euch dann auf, dass dieser Begriff Zucht ein sehr vielschimmernder ist. Also wir verstehen unter Zucht zum Beispiel die Tierzucht, ja, also etwas Biologistisches. Ja. Die Nazis haben das dann sozusagen noch übertragen auf die Zucht von das Heranziehen von Herrenmenschen, dieses biologistische Verständnis von Zucht. Aber wir verstehen unter Zucht auch etwas, was mit Erziehung zu tun hat. Das etymologische Wörterbuch beschreibt Zuchthäuser als Anstalten zur Besserung von leichtfertigen und heillosen. Ursprünglich bezog sich der Begriff Zucht allein auf die Fortpflanzung, auf Ernährung und Pflege von Nutztieren. Im Nationalsozialismus wurde der Begriff aufgegriffen und die beiden Bedeutungen zusammengefasst. Das heißt, Zucht wurde hier einerseits auf eine biologische Zucht bezogen, andererseits auf die nationalsozialistische Erziehung. Und wir kennen immer noch den Spruch, es müsse jetzt endlich mal Zucht und Ordnung herrschen. So viel zu dem Begriff. Jetzt zu der Verbreitung der Arbeits- und Zuchthäuser in die deutschen Gebiete. Das erste Arbeitshaus, was in den deutschen Gebieten entstand, war das Arbeitshaus in Bremen. Am 29. Dezember 1604 sandte der Bremer Senat ein Schreiben nach Amsterdam, in welchem um die Übersendung der dortigen Zuchthausordnung gebeten wurde. Am 28. Januar 1609 erließ der Rat der Stadt Bremen eine eigene Zuchthausordnung, die sich die Bremer Verhältnisse berücksichtigend am Amsterdamer Vorbild orientierte. Noch im selben Jahr, also 1609, weihte man in Bremen das erste Arbeitshaus im späteren Deutschen Reich ein. Kurz darauf öffneten Arbeitshäuser in den protestantisch-ökonomisch prosperierenden Handelsstädten Lübeck im Jahr 1613, Hamburg 1620 und Danzig 1629, alle Städte, die mit Amsterdam in engen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch standen. Für Preußen erging im Jahr 1618 ein Edikt des großen Kurfürsten, in dem die Errichtung von Zuchthäusern, Spinnhäusern und Manufakturen angeordnet wurde. Da seht ihr schon, dass die Arbeits- und Zuchthäuser nicht nur die Funktion hatten, die Menschen mit Prügel und mit Predigten, mit Erziehung zu arbeiten heranzuziehen, sondern dass sie auch genutzt wurden, um die ersten Industrien heranzuziehen. Wie zum Beispiel oder in erster Linie die Textilindustrie. Also es ist kein Zufall, dass dort in den Arbeits- und Zuchthäusern oftmals Spinnereien waren. Und die jungen Häftlinge der Arbeits- und Zuchthäuser, die von der Straße geholt wurden, wurden dann auch ausgebildet in diesen Berufen der Textilindustrie. In katholischen Städten wie Köln, Münster, Passau und Bamberg begann man erst im 18. Jahrhundert mit der Errichtung von Arbeitshäusern. Im Jahr 1785 meldete der Innenminister von Baden-Württemberg oder von Württemberg: Unser deutsches Vaterland ist nun imstande, wenigstens 90 Zucht- und Arbeitshäuser aufzuweisen. Die Disziplinierung und Knechtung der Insassen der Arbeits- und Zuchthäuser diente zugleich als Abschreckung für die vagabondierenden Armen, als Antrieb für Lohnarbeit und als Modell einer autoritären Erziehungs- und Arbeitsorganisation. Die Philosophie oder Zielsetzung der Arbeits- und Zuchthäuser wurde oftmals schon deutlich durch die Inschriften auf den Portalen der Häuser, dieser Institution. Und ich denke nicht, dass das ein Zufall ist. Ihr erinnert euch an den Beginn meines Vortrages, an die Parole Arbeit macht frei auf den Vernichtungslagern, die also auch dort schon deutlich machte, was für eine Philosophie die Deutschen in ihren Köpfen hatten und mit solchen Institutionen verbanden. Also auch in den Arbeits- und Zuchthäusern fand sich oft über dem Portal ein Sinnspruch, der den Inhaftierten deutlich machen sollte, warum sie dort inhaftiert werden. Und ich bringe dafür drei Beispiele. Auf dem Zuchthaus in Leipzig lautete die Inschrift auf Lateinisch: Et improbis coercendis et quos deseruit sane mentis usura custodiendis. Auf Deutsch: Zur Zähmung der Unehrlichen und zur Bewahrung derer, die der Gebrauch des gesunden Verstandes in Stich gelassen hat. Auf dem Zucht- und Arbeitshaus in Hamburg stand folgende Inschrift: Labore nutrior, labore plector. Auf Deutsch: Durch Arbeit werde ich genährt, durch Arbeit büße ich. Und jetzt zu dem Portal von dem Tuchthuis in Amsterdam. Da ist nicht nur wichtig, euch die Inschrift vor Augen zu führen, sondern auch die beiden Bilder, Allegorien, die über und unter dieser Inschrift zu finden waren, sind. Ihr findet das immer noch, wenn ihr Rasthäus oder Tuchthäus eingebt bei Google, dann kommt ihr auf das Portal und die Beschreibung des Tuchthäus in Amsterdam, dann seht ihr ein Bild von diesem Portal. Und das beschreibe ich euch jetzt mal von oben nach unten. Oben auf dem Portal sitzt eine Frauenfigur mit einer Peitsche in der Hand und unter ihr sitzen zwei Männer mit gefesselten Händen auf dem Rücken. Das heißt, das ist diese Frauenfigur ist eine Allegorie für die Castigatio. Das ist eine Geißelung, also eine Bestrafung. Dafür ist diese Frauenfigur eine Allegorie. Und unter dieser Frauenfigur mit den beiden gefesselten Männern findet sich wieder ein lateinischer Spruch. Der lautet auf Lateinisch: Vir putis esto mare percunti parvent. Ich habe länger gebraucht, diese sechs Worte zu übersetzen, weil sie zum Teil widersprüchlich sind. Aber ich sage euch das mal als Ergebnis. Also nochmal: Vir putis esto mare percunti parvent. Wir tut es est domare, ist noch relativ einfach. Wenn wir domare uns vor Augen führen, dann kennen wir heute noch das Wort domestizieren. Also zum Beispiel Tiere domestizieren, das heißt Tiere zu zähmen, indem sie dann sozusagen uns aus der Hand fressen. Das verbirgt sich hinter diesem Wort des Domestizierens oder domare. Virtutis kommt von Virtus und heißt, es ist eine Tugend. Manche Wörterbücher übersetzen auch mit Tüchtigkeit. Tüchtigkeit ist auch ein spannender Begriff, weil Tüchtigkeit hat eine Ähnlichkeit mit Zucht. Ja, züchtig, tüchtig, das hat einen ähnlichen Wortstamm. Also es ist eine Tüchtigkeit, es ist eine Tugend zu zähmen. Aber wer soll jetzt gezähmt werden? Quercumti parvent heißt, die alle fürchten. Also gezähmt werden sollen Lebewesen, die von allen gefürchtet werden. Und das erschließt sich erst diese drei Worte, wenn wir auf das Bild unter diesem lateinischen Spruch schauen. Da findet sich ein Mann auf einer Kutsche mit einer Peitsche in der Hand, aber vor der Kutsche laufen nicht Pferde, so wie ihr alle denken würdet, sondern wilde Tiere. Da ist ein Bär, da ist ein Elefant, da sind Tiger und Löwen. Also wilde Tiere. Die Amsterdamer haben aus diesem ganzen Komplex mit dem Spruch und diesem Bild sich den Spruch daraus gezogen: Wilde Bestien muss man zähmen. Wilde Bestien muss man zähmen. Und die wilden Bestien, die gemeint waren, das waren die Häftlinge im Arbeitshaus. Also das heißt, die Bettler und die Umherziehenden, die Tollwütigen, das heißt die psychisch Kranken, also alle, die sozusagen nicht freiwillig bereit waren, sich unterzuordnen und freiwillig bereit waren zu arbeiten, die hat man als Bestien angesehen und die wurden in diesem Tuchthäus inhaftiert. Bevor ich noch zu dem Strafsystem komme, in diesen Zucht- und Arbeitshäusern nochmal zu den Gruppen der Menschen, die dort inhaftiert waren. Ich habe das gerade schon angedeutet, aber jetzt mache ich es nochmal etwas präziser. Nicht selten waren in Arbeits- und Zuchthäusern auch Armenhäuser und Waisenhäuser sowie sogenannte Irren- und Tollhäuser angeschlossen. Oder das war alles in einem. Ein Armenhaus, eine Psychiatrie und ein Arbeitshaus. Alles in einem Gebäude. Das heißt also auch Einrichtungen für psychisch Kranke und geistig Behinderte. Besonders in Berlin fanden sich Arbeitsweisen, Toll- und Krankhäuser unter einem Dach. Zum Beispiel in dem 1702 erbauten großen Friedrichshospital und im 1712 eröffneten Spinn- und Raspelhaus, aus dem gemeinsam mit dem 1712 eröffneten Pesthaus das bis heute existierende Berliner Krankenhaus Charité wurde. Wenn ihr heute aus dem Berliner Hauptbahnhof aufsteigt in Richtung Reichstag geht, dann seht ihr immer noch das große Charité mit seiner Überschrift. Dieses Krankenhaus, die Charité, geht auf das Jahr 1712 zurück und es war nicht ausschließlich ein Krankenhaus, sondern auch ein Arbeits- und Zuchthaus. Von allen Insassen dieser Institution wurden Arbeitsleistungen verlangt, ohne Rücksicht auf ihren gesundheitlichen und altersmäßigen Zustand sowie ihre in der Regel nur geringen Fertigkeiten und beruflichen Erfahrungen. Und genau darin übrigens, in dem Zwang zur Arbeit, bestand auch der Unterschied zum Gefängnis. Das Gefängnis war vor allem eine Einrichtung, wo Menschen inhaftiert wurden, wo sie weggeschlossen wurden, wo sie bestraft wurden durch Wegschließen. Aber das Zuchthaus war darüber hinaus eine Einrichtung zur Erziehung, das heißt zur Erziehung durch Arbeit. Jetzt zum Strafsystem. In den Arbeits- und Zuchthäusern gab es so ein umfängliches Arsenal an Strafen. Bereits bei der Ankunft begrüßte man die Häftlinge in vielen Anstalten mit dem sogenannten Willkommen, einer öffentlichen Prügelstrafe, mit der den Menschen unmissverständlich eingebläut werden sollte, dass sie von nun an einem harten Arbeitsregiment unterlagen, dem sie sich widerspruchslos zu fügen hatten. Das Ganze wurde auf einem öffentlichen Platz, auf einem öffentlichen Appellplatz, das heißt in der Mitte dieser Arbeits- und Zuchthäuser, vollzogen und meistens stand dort ein Pranger. Auch das kennen wir heute immer noch aus Sprichworten, Menschen an den Pranger stellen. Ja, diese Pranger waren also dazu da, in Städten und Dörfern Menschen, die bestraft werden sollten, öffentlich zur Schau zu stellen und öffentlich zu bestrafen. Und diese Pranger, solche Pranger gab es auch in den Zucht- und Arbeitshäusern. Und dort wurden die Menschen einerseits verprügelt zum Willkommen, das heißt, während sie interniert wurden, aber auch noch einmal zum Abschied, das heißt, bevor sie als zur Arbeit erzogene Bürger dann wieder aus den Arbeits- und Zuchthäusern entlassen wurden, wurden sie noch einmal zum Abschied öffentlich vor allen anderen Insassen verprügelt ausgepeitscht. Als ich das vor ungefähr anderthalb Jahren gelesen habe, ist mir das kalt über den Rücken gelaufen, weil zu derselben Zeit habe ich dieses wichtige Buch gelesen. Das heißt Arbeit macht Tod und ist von Tibor Wohl. Tibor Wohl ist ein Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz. Tibor Wohl war ein tschechischer Jude, der also in Auschwitz inhaftiert wurde und der noch so jung und kräftig war, dass er nicht selektiert wurde, sondern als Arbeitshäftling unterdrückt und versklavt wurde. Und Tibor Wohl arbeitete für die IG Farben in den Buna-Werken von Auschwitz. Und mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen, weil Tibor Wohl beschreibt, wie in dem Arbeitslager von Auschwitz Menschen immer wieder an jedem Abend, wenn alle Häftlinge auf dem Appellplatz zusammengetrieben wurden und dort auf dem Appellplatz stramm stehen mussten, wenn alle Häftlinge, die eines Vergehens beschuldigt wurden, wie zum Beispiel, dass sie sich illegalerweise ein Stück Brot verschafft haben, die öffentlich auf einen Holzbock gelegt wurden und dann mit heruntergezogener Hose, mit nacktem Po dann ausgepeitscht wurden. Also eine ganz ähnliche Prozedur, ein Ritual, was auch in den Arbeits- und Zuchthäusern seit 1605 oder seit dem 1600 sich immer wieder vollzog. Neben diesem Willkommen und Abschied gab es ein weiteres Arsenal an Strafen in den Arbeits- und Zuchthäusern. Widersetzten sich die Insassen den Vorschriften durch Nachlässigkeit oder Widerspenstigkeiten, bestraften die Wärter sie mit Arrest oder Nahrungsentzug. Noch bis in die Zeit der Weimarer Republik war die Verurteilung zu mehreren Tagen Dunkelhaft möglich. Weitere Strafen waren die Verlängerung der Haft, Fesselung, Klotztragen, Tollstuhl, Kerzkarzer und Geißlein mit Rutenstöcken, Peitschen oder Tauenden. In Amsterdam und Bremen ließ man Verurteilte auf einem hölzernen Pferd reiten, einem Holzgestell mit scharfen Kanten und peitschte ihnen dabei den Rücken. Ebenfalls in Amsterdam sperrten die Aufseher Häftlinge, die sich weigerten zu arbeiten, einen Keller, der im Anschluss mit Wasser vollgepumpt wurde. Wenn den Opfern das Wasser buchstäblich bis zum Halse stand, waren sie auf Leib und Leben, Leben und Tod zum Arbeiten gezwungen. Das heißt, das Wasser abzupumpen, um ein weiteres Ansteigen des Pegels zu verhindern, um ihr Ertrinken auszuschließen. Das Anstaltspersonal erhielt die Versicherung der Straffreiheit, sollte ein Häftling bei Züchtigungsmaßnahmen zu Tode kommen. Ein weiteres Folterinstrument, was eingeführt wurde, vor allen Dingen, als die Arbeitskräfte in den Arbeits- und Zuchthäusern nicht mehr so gebraucht wurden, als die Technik so vorangeschritten war, durch die Spinning Jenny zum Beispiel, dass die Textilindustrie nicht mehr ein so großes Arbeitskräftebedarf hatte. In dieser Zeit, also um 1800 herum, wurden in den Arbeitshäusern die Tretmühlen eingeführt. Das heißt, die Häftlinge von Arbeits- und Zuchthäusern mussten in einer Tretmühle immer wieder von oben nach unten treten und das Wasser wegtreten. Also das, was wir heute immer noch in unseren Sprichwörtern haben, man befindet sich in einer Tretmühle, das wurde also auch in den Arbeits- und Zuchthäusern als Strafe vollzogen. So viel im Schnelldurchlauf zu der Entwicklung der Arbeits- und Zuchthäuser und zu der Internalisierung des deutschen Arbeitsverständnisses, was Luther geprägt hatte, was dann aber so sich durch Erziehungs- und Strafmaßnahmen in den Köpfen festgesetzt hat. Schauen wir ganz kurz auf die Uhr. Wir haben noch ungefähr 20, oder ich habe noch ungefähr 20 Minuten, wenn ich eure Geduld dafür noch erbeten darf. Ich komme jetzt, bevor ich zum Nationalsozialismus komme und zu einem Schlusswort, noch einen Zwischenschritt zum 19. Jahrhundert, weil das ist noch sehr wichtig für das deutsche Arbeitsverständnis und auch für die Radikalisierung des deutschen Judenhasses, weil in diesem Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, sich ja dann auch der Begriff des Antisemitismus festsetzte. Aber bevor ich dazu komme, komme ich zu den Jahren um 1806 bis 1815. Das sind die Jahre der französischen Besatzung in den deutschen Gebieten, die ja noch kein deutscher Staat waren. Der bildete sich, wie ihr wisst, im Jahr 1871. Aber Preußen war schon eine sehr starke Monarchie und die darum liegenden Fürstentümer prägten sich auch sehr deutsch. Und diese Gebiete waren, wie ihr wisst, in dieser Zeit nach der Französischen Revolution von französischen Truppen besetzt. Und in der Französischen Revolution hat sich einerseits das Prinzip der Gewerbefreiheit durchgesetzt und andererseits die Judenemanzipation. Das heißt, die Zünfte wurden in ihren Monopolstellungen beschränkt. Es wurde die Gewerbefreiheit erlassen. Das heißt, jeder Mensch durfte jetzt also frei sich ein Gewerbe wählen. Und gleichzeitig wurde die Judenemanzipation beschlossen und erklärt, was unter anderem dazu führte, dass die Ghettos, die bis zu diesem Zeitpunkt bestanden, in denen die jüdische Bevölkerung, die nach der Pestwelle von 1349 sich noch in den deutschen Gebieten aufhielt, immer wieder festgehalten wurde und die sie nur verlassen durften tagsüber zum Handeln, wo sie dann bei Sonnenuntergang immer wieder eingeschlossen wurden in diesen Ghettos. Diese Ghettos wurden dann also mit der Judenemanzipation um 1810 aufgelöst. In dem deutschen Bewusstsein setzte sich das aber quasi als von außen aufgezwungen, als von außen oktroyiert durch. Obwohl das nicht der Fall war. Zwar hatte das sozusagen Napoleon, zwar hatte das die Französische Revolution vorgemacht, aber die Judenpartizipation und die Gewerbefreiheit wurden quasi von preußischen Beamten wie Hardenberg und Stein in dieser Zeit erlassen. Aber wie gesagt, die Überzeugung verbreitete sich immer mehr, dass das nicht aus dem deutschen Bewusstsein hervorgekommen ist, sondern dass das von außen aufgezwungen wurde. Und das wurde auch in Verbindung gesetzt. Also die Gewerbefreiheit wurde in Verbindung gesetzt mit der Judenemanzipation. Das heißt, die Juden wurden auch noch dafür verantwortlich gemacht, dass jetzt also der Freihandel herrschte. Und das ganze, diese ganze antijüdische Stimmung radikalisierte sich, wie das oftmals in der deutschen Geschichte war, weil es auch eine Wirtschaftskrise gab in diesen Jahren. Diese Wirtschaftskrise vollzog sich nach der Aufhebung der Kontinentalsperre. Das habt ihr sicherlich in eurem Geschichtsunterricht auch mal am Rande gehabt, dass also nach dem Sieg über Napoleon, nach der Völkerschlacht von Leipzig 1815, also dann auch die Kontinentalsperre aufgehoben wurde, die es bis dahin also gab. Das heißt, das konnten bis zu diesem Zeitpunkt keine britischen Produkte auf das Festland. Das war jetzt wieder der Fall nach 1815, und Großbritannien war, auch weil die Zünfte dort viel früher aufgehoben worden sind, viel weiter in seiner wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung und hatte dort also viel größere Möglichkeiten, zum Beispiel günstige Textilprodukte herzustellen. Und mit diesen günstigen, billigen britischen Produkten wurde das dann gesagt, der deutsche Markt überschwemmt, und deutsche Handwerker und deutsche Bauern konnten so nicht mehr mit den britischen Produkten konkurrieren. Und es kam mehr und mehr zu einer Wirtschaftskrise, die sich immer mehr in einer antijüdischen Stimmung radikalisierte. Am Ende standen die sogenannten Hep-Hep-Unruhen von 1819. Zu denen komme ich gleich im zweiten Schritt, aber vorher komme ich noch zu einem weiteren geschichtlichen Ereignis, was mir, bevor ich mich mit dem Manuskript und diesem Thema so intensiv beschäftigt habe, vorher auch gar nicht in seiner Reichweite so klar war. Und das ist das Wartburgfest aus dem Jahr 1817. Mir war bisher immer klar gewesen, das Wartburgfest, das gilt so als Initiator des deutschen Nationalismus. Da wurde das erste Mal die heutige deutsche Nationalfahne gezeigt, also schwarz-rot-gold. Das war die Fahne des Wartburgfestes, und es wurden die Burschenschaften, also diese rechtsradikalen studentischen Zusammenschlüsse, wurden begründet durch das Wartburgfest. Aber ich habe mich eigentlich nie gefragt, warum hat denn eigentlich das Fest auf der Wartburg stattgefunden und warum gerade in dem Jahr 1817? Letztes Jahr hatten wir das Jahr 2017. Letztes Jahr haben wir den 500. Jahrestag der Reformation begangen. Wenn wir das also 200 Jahre zurückdrehen, die Zeituhr, dann wurde im Jahre 1817 der 300. Jahrestag der Reformation gefeiert. Das heißt, auf der Wartburg haben diese, heutzutage würden wir sagen, Rechtsradikalen oder AfD-nahen Studentinnen und Professoren haben den 300. Jahrestag der Reformation gefeiert. Ja? Und jetzt noch mal ganz kurz zurück zu der Stimmung, die dann auch ausgenutzt wurden von Professoren und von anderen Geistesgrößen, die bis heute im deutschen Geschichtsunterricht, im deutschen Bewusstsein eine große Rolle spielen, wie zum Beispiel Thurnvater Jahn, war einer der obersten Nationalisten in dieser Zeit, und auch Fichte, der Gründer oder der erste Gründungsrektor der damals neu aufgemachten Berliner Universität. All diese Professoren wendeten sich gegen die Gewerbefreiheit und gegen die Judenemanzipation und auch Thurnvater Jahn, und sie knüpften an die Schriften von Martin Luther an. Martin Luthers hasserfüllte Pamphlete gegen die Juden hatten im deutschen Sprachraum einen publizistischen Maßstab gesetzt. Für die antijüdischen Autoren der Befreiungskriege gegen die Franzosen und der Restaurationszeit war es ein leichtes, Luthers Invektiven für ihre politischen Zwecke zu nutzen. Zwei dieser Professoren hießen Rüß und Fries, die das also an die Universitäten unter anderem Heidelberg weitergegeben haben, diesen lutherischen antijüdischen Geist und diesen Geist gegen den Freihandel. Nun zum Wartburgfest. Dort auf der Wartburg versammelten sich also zum 300. Jahrestag der Reformation und zum 4. Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig auf Initiative von Thurn Fratayan und Professor Fries ca. 500 Studentinnen von 14 zumeist protestantischen Universitäten. Die Versammelten forderten die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Viele Teilnehmer hatten in den Befreiungskriegen in Freikorps und als freiwillige Jäger gekämpft. Das Wartburgfest wurde zum Gründungsakt der deutschen Burschenschaft, die in den 20er Jahren den Aufstieg der NSDAP massiv unterstützten und deren Mitglieder Heinrich Mann in seinem Roman Der Untertan sehr treffend porträtiert. Unter den Professoren auf dem Wartburgfest war Jakob Friedrich Fries. Er sprach die Juden in einer Rede für den wachsenden Einfluss des Geldes in der Gesellschaft schuldig. Die Festteilnehmer feierten den deutschen Reformator. Dieser habe durch seine innerhalb von 11 Wochen auf der Wartburg realisierte Bibelübersetzung der deutschen Sprache verbindliche Gestalt gegeben und ein Zeichen gegen die kulturelle Fremdherrschaft gesetzt. Also das, was Luther damals gemacht hat, also gegen die römische Kirche, also gegen Rom, wurde dann als Zeichen gegen die kulturelle Fremdherrschaft interpretiert. Und nun war das Zeichen gegen die kulturelle Fremdherrschaft gegen die Franzosen und gegen die Juden gemünzt. Der Theologiestudent Riemann erhob Luther zum deutschen Freiheitshelden. Nach dem Vortrag von Professor Fries sang die Versammlung mit protestantischem Choral »Nun danket alle Gott«, der seit der Schlacht im Siebenjährigen Krieg von 1636 zu einer heimlichen deutschen Hymne avanciert war. Der offizielle Teil des Wartburgfestes endete mit einem Schlusssegen. Beim anschließenden Festessen wurden Trinksprüche und Rufe auf Luther und 3 Gefallene der Befreiungskriege angebracht. Der französische Historiker Étienne François beschrieb das Wartburgfest als eine Mischung aus protestantischem Gottesdienst und politischer Kundgebung. Was passierte nach dem offiziellen Ende des Wartburgfestes? Die ganzen Teilnehmer zogen weiter auf den nahegelegenen Wartenberg und dort vollzog sich eine Bücherverbrennung. Zu den verbrannten Büchern gehörte die Broschüre Germanomanie des jüdischen Autors Saul Ascher, in der dieser den Nationalismus und Deutschtümelei verurteilte, und es gehörten Schriften von August von Kotzebue dazu, der unter anderem den Nationalismus von Thurn Fratayan kritisierte. 2 Jahre später hat ein Teilnehmer des Wartburgfestes in Mannheim vor dem Haus von Kotzebue diesen erstochen. Also ein Terroranschlag, würden wir heute sagen, verübt und dazu gesagt, hier, du Verräter des Vaterlandes. Und 2 Jahre vorher waren also Schriften von Kotzebue bei der Bücherverbrennung des Wartburgfestes in die Flammen geworfen worden. Nun noch zu den Herpep-Unruhen. Sie begannen in Würzburg im Jahre 1819 und weiteten sich nach Bamberg, Bayreuth, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe, München, Hamburg und in andere Orte der deutschen Fürstentümer aus. Der Mob versammelte sich teils spontan, teils verabredet zu antijüdischen Demonstrationen, beschimpfte, bedrohte und misshandelte jüdische Bürger, griff ihre Synagogen, Geschäfte und Wohnungen an, plünderte diese, zerbrach Scheiben, zerstörte Haustüren und demolierte Geschäftsschilder. Juden, die sich zur Wehr setzten, wurden zusammengeschlagen. Es ist sicherlich nicht weit hergeholt, wenn euch da die Assoziation zur Reichspogromnacht von 1938 kommt, deren 80. Jahrestag vor zwei Wochen begangen wurde. Der einzige Unterschied zur Reichspogromnacht von 1938 ist, dass die Hebrew-Unruhen sich nicht in einer einzigen Nacht oder in einem einzigen Tag vollzogen, sondern dass sich diese Unruhen gegen jüdische Geschäfte und jüdische Menschen über Monate hinweg vollzogen im Jahr 1819. So, jetzt noch ein letzter geschichtlicher Zwischenstopp, bevor ich zum Schlusskapitel des Nationalsozialismus komme. Schlusskapitel jetzt für heute, nicht in meinem Manuskript, da gehe ich auch noch bis in die Gegenwart. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber diskutieren, über die Gegenwart. Aber jetzt, wie gesagt, noch zu dem kurzen Zwischenstopp. Das ist die Zeit nach der nächsten großen Wirtschaftskrise. 1871 vollzog sich die Nationalstaatsgründung durch den Krieg gegen Frankreich. Der deutsche Nationalstaat wurde in Versailles ausgerufen und Deutschland vollzog dann sozusagen einen Wirtschaftsboom in den Jahren nach 1871, unter anderem durch die vielen französischen Reparationen. Und es bildeten sich auch die großen deutschen Banken in dieser Zeit, wie die Dresdner Bank oder auch die Deutsche Bank. Aber im Jahr 1873 kam es zur ersten deutschen Wirtschaftskrise, also zu einem Bankencrash. Und in dieser Phase kreierte Wilhelm Marr, ein früherer Linker, den Begriff des Antisemitismus. Das heißt, es wurden die Juden jetzt nicht nur als Religion verfolgt, sondern sie wurden zu einer Rasse erklärt. Und parallel dazu wurde in einer Zeitschrift eine Artikelserie veröffentlicht. Diese Zeitschrift heißt Gartenlaube. Das hört sich heute sehr, sehr harmlos an, als wenn das eine Zeitung für Schrebergärtner war. War es aber nicht. Die Gartenlaube war damals die beliebteste literarische Zeitschrift des Mittelstandes. Das ist übrigens auch nochmal ein kleiner Schwenk weg. Mittelstand, diesen Begriff benutzen wir heute noch. Also es gibt immer noch die mittelständische Vereinigung der CDU zum Beispiel. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass unsere Gesellschaft immer noch nicht weg ist von den Standesgedanken und den Zunftgedanken. Also es gibt immer noch Stände in Deutschland. Zumindest ist der Mittelstand wird immer wieder hervorgehoben. Also diese Zeitschrift Gartenlaube war also eine beliebte Zeitung des Mittelstandes. Und in dieser Zeitschrift hat ein gescheiterter Bodenspekulant mit dem Namen Otto Glagau mehrere Artikel veröffentlicht. In diesen Artikeln wollte Glagau beweisen, dass der sogenannte Gründungsschwindel an den Börsen von den Juden verursacht worden sei. Glagau bezeichnet das Judentum als das angewandte, ins Extrem durchgeführte Manchestertum. Manchestertum wurde seitdem ein anderer Begriff für den entfesselten Kapitalismus, für den Freihandel. Freihandel, der immer sozusagen im Gegensatz stand zu der sozialen Marktwirtschaft, die hier in diesem Land immer noch hochgehalten wird. Und dagegen wurde immer der Manchester-Kapitalismus als der entfesselte, als der böse Kapitalismus dargestellt. Und das eben auch schon in dieser Artikelserie von Glagau. Das jüdische Kapital sei verantwortlich für die Krisen. Glagau knüpfte auch an das Stereotyp von Luther an und sprach vom angeblichen jüdischen Wucher und vom jüdischen Schacher. Das Judentum sei das angewandte, bis zum Extrem durchgeführte Manchestertum. Es kennt nur noch den Handel und auch davon nur den Schacher und Wucher. Das Judentum arbeitet nicht selber, lässt andere für sich arbeiten. Es handelt und spekuliert mit der Arbeits- und mit den Geistesprodukten anderer. Sein Zentrum ist die Börse. Als ein fremder Stamm steht es dem deutschen Volk gegenüber und saugt ihm das Mark aus. Die soziale Frage ist wesentlich, Gründer- und Judenfrage, alles Übrige ist Schwindel. Zitat Ende. Und Glagau prägte in dieser Artikelserie auch die Rede vom raffenden und vom schaffenden Kapital, die ich in meinen Ausgangsfragen erwähnt habe und die dann diese Rede vom raffenden und schaffenden Kapital ganz zentral wurde für die Ideologie des Nationalsozialismus. Ein anderer Kopf, der in dieser Zeit ganz maßgeblich war, oder zwei andere Köpfe, das waren Adolf Stöcker und Heinrich Treitschke. Adolf Stöcker, das war der Hofprediger des Kaisers, der den Antisemitismus dann also in diesen Jahren von den Tanzeln predigte, ein lutheranischer Prediger. Und an den Universitäten wurde der Antisemitismus befördert von Heinrich von Treitschke, einem bekannten Historiker und Professoren, der die Parole kreierte, die Juden sind unser Unglück, die dann später immer als Parole über den Reichsparteitagen in Nürnberg prangte. So viel zu diesem Zwischenstopp im 19. Jahrhundert. Und jetzt zum Schlusskapitel für heute Abend, dem Nationalsozialismus. Und dann nochmal die Bezüge zu Martin Luther. 1933, in den Monaten des Machtantrittes der NSDAP, wurde Vollzug gemeldet. Und es wurde anlässlich des 450. Geburtstages des Reformators 1933 ein Lutherjahr gefeiert. Der Mönch aus Eisleben wurde zum deutschen Revolutionär stilisiert, dessen Lebenswerk jetzt von Adolf Hitler vollendet werde. Hitler selbst sah sich in der Tradition von Martin Luther, Friedrich dem Großen, Bismarck und Richard Wagner. Nach den Reichstagswahlen am 5. März 1933 wurde am 21. März anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Reichstages der Tag von Potsdam begangen. Zentral für den Tag von Potsdam war eine Kirche, und zwar die Garnisonkirche. Diese Garnisonkirche in Potsdam ist so wie die wie das Berliner Schloss von der DDR-Regierung gesprengt worden und wird jetzt aktuell wieder durch eine große Spendenkampagne unter anderem von Günther Jauch, der in Potsdam wohnt und anderen Geistesgrößen und Industriellen wird zum Wiederaufbau aufgerufen. Die Universität von Potsdam, die dort bisher ihren Sitz hat, auf dem Gelände der damaligen Garnisonkirche, wird aus dem Stadtzentrum vertrieben, damit diese Garnisonkirche wieder aufgebaut werden kann. Und in dieser Garnisonkirche von Potsdam vollzog sich das Bündnis zwischen Protestantismus und Nationalsozialismus, symbolisiert in den beiden Figuren Staatspräsident Hindenburg und Kanzler Adolf Hitler. Und das Ganze wurde übertragen über die Volksempfänger, das heißt, jeder deutsche Radiohörer konnte die Reden vom Tag von Potsdam am 21. März 1933 über das Radio verfolgen. Vor der Garnisonkirche, in der evangelische Festgottesdienst zelebriert wurde, kam es zum Handschlag zwischen Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg. Otto Dibelius, Generalsuperintendent der Kurmacht, versuchte in seiner Predigt auf Verweis auf Martin Luther und seinen Berufungsgedanken mit folgenden Worten jeden Widerstand gegen den neuen nationalsozialistischen Staat im Keim zu ersticken. Zitat von Dibelius. Wir haben von Martin Luther gelernt, dass die Kirche der rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu sie berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie hart und rücksichtslos schaltet. Wir kennen die furchtbaren Worte, mit denen Martin Luther im Bauernkrieg die Obrigkeit aufgerufen hat, schonungslos vorzugehen, damit wieder Ordnung im Land herrsche. Zitat Ende. Millionen von Deutschen hörten diese Worte und glaubten an die große Verbrüderung zwischen preußischer Tradition, die als Frucht des Protestantismus verstanden wurde, und dem Nationalsozialismus. 5 Jahre später, im Jahr 1938, wurde wieder ein Lutherjahr gefeiert. Bevor ich darauf komme, also jetzt nochmal diese Zwischenzeit von 1933 bis 1938, weil ich schulde euch auch noch eine Antwort auf die Frage, woher kommt die Parole Arbeit macht frei, wie kommt die auf die Tore von Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und Flossenbürg. Dafür sind diese Jahre von 1933 bis 1938 ganz wichtig und zentral. Aber diese Parole Arbeit macht frei wurde nicht in diesen 5 Jahren erfunden, sondern nach allem, was ich jetzt erforscht habe und nachgelesen habe, taucht diese Parole Arbeit macht frei zum ersten Mal auf einem Buchcover, auf einem Buchtitel auf, im Jahre 1873, also in dieser Phase, wo auch Blagau seine Artikelserie schreibt und in dieser Phase, wo Wilhelm Mahr den Begriff des Antisemitismus prägt, gibt es einen Roman mit dem Titel Arbeit macht frei, der in Bremen erscheint und von dem Sohn eines Pastoren geschrieben wird, der den Namen Lorenz von Diefenbach trägt, den heute keiner mehr kennt. In diesem Roman geht es um einen Heiratsschwindler, einen französischen Heiratsschwindler, der also zuwandert und deutsche Frauen sozusagen verführt und betrügt und der dann ins Gefängnis oder schlechter gesagt, ins Zuchthaus kommt und am Ende seiner Zuchthauszeit wird ihm eine Predigt gehalten und ihm wird gesagt, ja, du hast jetzt hier deine Strafe zwar abgesessen, aber das macht dich noch nicht frei, frei wirst du erst, wenn du ehrlich bist und wenn du das beherzigst, was du jetzt hier gelernt hast, nämlich ehrlich und richtig zu arbeiten, denn, und so das Ende dieser Predigt im Zuchthaus, denn nur Arbeit macht frei. Und das, diese Predigt im Zuchthaus ist dann quasi titelgebend für diesen Roman von 1873. Dann lässt sich verfolgen, dass diese Parole Arbeit macht frei auf Ansichtskarten, auf Grußkarten und auf Aufklebern der alldeutschen Bewegung in den 20er Jahren auftaucht. Und in den 20er Jahren treffen sich zwei spätere Nazi-Funktionäre in einer Organisation. Das sind Rudolf Höss und Heinrich Himmler. Diese beiden treffen sich in der Organisation der Athamanen. Die Athamanen sind eine Organisation, die gehören zu der Wandervogelbewegung, also zu einer Jugendbewegung, die dazu aufgerufen hat, wieder vom Stadt aufs Land zu ziehen. Das war in der Zeit der wilden 20er Jahre oder der goldenen 20er Jahre, wo vor der Dekadenz von der Großstadt Berlin zum Beispiel gewarnt wurde, vor der freien Kultur dort, wo also dann Organisationen wie die Athamanen die Jugend dazu aufgerufen haben, wieder aufs Land zu gehen und dort richtig zu arbeiten und dort aufzubauen. Und die Athamanen haben diesen Arbeits- und Wandervogelgedanken noch verbunden mit dem Gedanken des Lebensraums. Das heißt, sie wollten deutschen Lebensraum im Osten durch diese jugendlichen Arbeiter erobern und zum Beispiel die polnischen Saisonarbeitskräfte auf den Rittergütern in Schlesien ersetzen durch deutsche junge Arbeiter. Und bei diesen Athamanen mit dieser Ideologie trafen sich in den 20er Jahren Rudolf Höss und Heinrich Himmler. Und Heinrich Himmler wurde dann 1933 der Chef der deutschen Polizei und der Reichsführer SS. Dieser Heinrich Himmler war dann auch verantwortlich für die Gründung der ersten Konzentrationslager und eines der ersten Konzentrationslager war das Lager in Dachau. Und für das Lager in Dachau hat Heinrich Himmler dann seinen früheren Genossen von den Athamanen, den Rudolf Höss, angeworben. Und Rudolf Höss wurde einer der ersten Aufseher und Mitarbeiter, wie man dieses Wort benutzen könnte, im Konzentrationslager Dachau. Und in Dachau tauchte im Jahr 1936 dann zum ersten Mal diese Parole Arbeit macht frei am Lagertor auf und Rudolf Höss wurde dann Lageradjutant in Sachsenhausen 38, nahm die Parole dann dort mit und 1940 wurde Rudolf Höss der Gründungschef und Lagerleiter von Auschwitz und hat also diese Parole Arbeit macht frei dann immer wieder in die Lager mitgenommen, in denen er befehligt hat und in denen er das Sagen hatte. So viel zu der Parole. Können wir nachher vielleicht auch noch in der Diskussion ein bisschen dazu kommen und eine weitere geschichtliche Periode, die ganz wichtig ist und die ganz oft vergessen wird, wenn wir an das Jahr 1938 denken, im Jahr 1938 ist immer wieder der 9. November im Geschichtsbewusstsein, also die Reichspogromnacht, was sehr wichtig ist. Was aber ganz oft vergessen wird, ist die Aktion Arbeitsscheu Reich. Wahrscheinlich haben nicht alle von euch schon davon gehört, von dieser Aktion Arbeitsscheureich. Dieser Begriff Arbeitsscheu ist übrigens auch kein Begriff, den die Nazis erfunden haben, sondern den findet man ganz oft schon in der Ideologie der Arbeits- und Zuchthäuser und in dieser Zeit, wo man die Bettler und die Obdachlosen, die Vagabunden von der Straße holen wollte, hat man von Müßiggängern gesprochen, aber auch damals schon von Arbeitsscheuen. Und nun hat also Heinrich Himmler ein Jahr im Frühjahr 1938 und im Juni 1938 dazu den Befehl gegeben, alle Arbeitsscheuen, die man auch Asoziale genannt hat, zu inhaftieren, also auch alle Menschen, die zu diesem Zeitpunkt in Arbeitshäusern arbeiten mussten. Alle diese Menschen, tausende von Menschen, kamen im Sommer 1938 in die Konzentrationslager und machten dann eine viel größere Zahl aus, die sogenannten Asozialen und Arbeitsscheuen, als die politisch inhaftierten. In dieser Zeit wurden auch sehr, sehr, und unter den Arbeitsscheuen und Asozialen waren sehr, sehr viele Sinti und Roma und auch Juden, die als Juden inhaftiert wurden, wurden das erste Mal inhaftiert im Rahmen dieser Aktion Arbeitsscheureich. So, jetzt beende ich den Bogen und komme nochmal zu Luther und dann zum Schlusswort. Also erst nochmal zum Lutherjahr 1938 und zur Reichspogromnacht. Der Thüringer Landesbischof Martin Sasse feierte im November 1938 die Reichspogromnacht und Luthers Geburtstag in einem Atemzug. Zitat: Der Geburtstag Martin Luthers, wahrlich kein größerer Dienst, hätte ihm gebracht werden können. Zitat Ende. Kurz darauf veröffentlichte dieser Landesbischof unter dem Titel Weg mit Ihnen, ihr erinnert euch an die Schlussworte von Luthers Schrift, also kurz darauf in dieser Schrift Weg mit Ihnen 1938 veröffentlichte Sasse ein Kompendium der antisemitischen Äußerungen Luthers, das bis zum Ende des Jahres 1938 bereits eine Auflage von 100.000 Exemplaren erreichte. In seinem Vorwort, das der Landesbischof am 23. November 1938 in der Wartburgstadt Eisenach verfasste, brachte er seine Freude über die aktuellen Ereignisse zum Ausdruck und schrieb: Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volke wird zur Sühne für die Ermordung des Gesandtschaftsrates von Rath durch Judenhand die Macht der Juden auf wirtschaftlichen Gebieten im neuen Deutschland endgültig gebrochen. Dann empfahl der Bischof die Lektüre des so wörtlich größten Antisemiten seiner Zeit, Martin Luther. Im Jahr 1940 wurde dann im Berliner Uferpalast am Zoo, am Berliner Zoo, ein Film aufgeführt, der in den folgenden Jahren in fast allen deutschen Kinos gezeigt wurde und von einem Großteil unserer Großväter und Großmütter damals angeschaut wurde. Das war der Film Jud Süß. Und in dem Film Jud Süß spielt Martin Luther auch eine Rolle. Nicht nur 20,3 Millionen Deutsche strömten freiwillig in die Vorführung dieses Filmes, sondern der Film Jud Süß wurde auch zum Pflichtprogramm für die Mitglieder der Polizei und Wachmannschaften der Vernichtungslager. Das heißt, oftmals bevor Wachleute Juden in den Vernichtungslagern töteten, schauten sie sich vorher den Film Jud Süß an. In diesem Film lässt der Herzog von Württemberg in Stuttgart Juden wieder in die Stadt, erhebt die Judensperre auf, die vorher verhängt worden war. Das wird ihm von seinem Berater Jud Süß Oppenheimer in den Film eingeflüstert, oder er wird dazu gedrängt, dass er die Judensperre aufhängt. Und als das passiert, in dieser Szene, kommt als Vertreter der Landstände ein General, General Röder, zum Herzog und versucht, ihn davon abzuhalten, die Juden wieder in die Stadt zu lassen. Und da kommt es zu folgender Szene. Röder richtet sich an den Herzog mit den Worten: Schick die Juden weg. Wenn der Herzog sich schon nicht an die Verfassung halte, so müsse er doch Luthers Rat folgen. Zitat: Darum wisse, du lieber Christ, dass du nächst dem Teufel keinen giftigeren Feind hast als einen rechten Juden. Dann wiederholt Röder Luthers Forderungen, die Synagogen und Schulen der Juden niederzubrennen und ihnen, Zitat, den Juden das Handwerk zu legen und den Wucher zu verbieten. Zitat Ende. So kann es nicht verwundern, dass bis weit in die bekennende Kirche hinein eine tiefsitzende antijüdische Einstellung verbreitet war, die sich immer auf Luther berufen konnte. Und nun zum Schlusswort. Am 29. April 1946 verhörte der Internationale Gerichtshof in Nürnberg den Herausgeber des nationalsozialistischen Hetzblattes Julius Stürmer. Stürmer war dann der Titel. Julius Streicher. Auf die Frage seines Verteidigers, ob es in Deutschland noch andere Presseerzeugnisse gegeben habe, die die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelte, erklärte Streicher: Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. So wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dieser säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch von den Juden und ihren Lügen schreibt Dr. Luther, die Juden seien ein Schlangengezücht, man solle ihre Synagogen niederbrennen, man solle sie vernichten. Zitat Ende. Nur der letzte Teilsatz entsprach, wie ihr gehört habt, nicht ganz der Wahrheit, denn Luther rief nicht zur Vernichtung, sondern zur Vertreibung der Juden auf. Die Kontinuitätslinie von Luthers antijüdischen Aufrufen zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zog Karl Jaspers, der wie ein Rufer in der Wüste nach 1945 die Schuldfrage stellte. 1946 besuchte ihn der junge US-amerikanische Schriftsteller Melvin Lesky, der mit dem Philosophen Jaspers über die deutsche Vergangenheit sprechen wollte und sich auf Goethe und Lessing bezog. Lassen Sie das, entgegnete Jaspers schroff. Dieser Teufel steckt in uns allen. Seit langem. Wollen Sie an der Quellen sehen? Hier ist sie. Jaspers langte in sein Bücherregal hinter sich und zog Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen hervor. Da ist es, sagt er. Da steht das ganze Programm der Hitlerzeit schon. In einer späteren Stellungnahme ergänzte er: Was Hitler getan hat, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung in den Gaskammern. Luthers Schriften wurden zur Zeit des Nationalsozialismus nicht missbraucht, wie oft behauptet wird. Sie entfalteten stattdessen die von Luther selbst propagierte Wirkung. Klare Worte über die Schuld deutscher Christen sprach der jüdische Theologe und Journalist Shalom ben Chorim zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht im Ulmer Münster. Zitat: Auschwitz war der Bankrott des Christentums. Zitat Ende. Noch konkreter müsste es lauten: Auschwitz war der Bankrott der Reformation und des von Luther geprägten deutschen Christentums. Es war nicht die Ordnung von 1789, wie Max Horkheimer meinte, die von Anbeginn an die Tendenz zum Nationalsozialismus in sich trug und auch nicht die latente Tendenz zur Selbstaufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, wie Joachim Bruhn 1994 schrieb, die in die Barbarei von Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor und anderen Vernichtungslagern umschlug. Es war die deutsche Ordnung, die 1517 in Wittenberg gegründet wurde, und die deutsche bürgerlich-christliche Gesellschaft, die sich seit der Reformation über Arbeitszwang und Antijudaismus konstituierte, die in der Shoah ihre Endlösung fand. Danke für eure Aufmerksamkeit.